Weiter wird man nur schwer bestreiten können, dass unter der heutigen Gesamttendenz viele der traditionell der Kultur zugerechneten Sparten der materiellen Produktion sich annähern. Die Naturwissenschaften bis in ihre obersten theoretischen Disziplinen hinein, die ja wohl nicht aus der Idee der Kultur herauszunehmen wären, bedingen in stets wachsendem Maß das reale Schicksal der Menschen, und der Fortschritt jener Wissenschaften hängt unmittelbar wiederum von den Mächten des materiellen Lebens, von der Wirtschaft ab. Man denkt aber an dem, was uns heute vor Augen steht und beunruhigt, vorbei, wenn man es aus der Welt diskutiert, indem man sich an sogenannte Übergangsphänomene hält. Darum wird man zunächst einmal festhalten müssen, dass das spezifisch Kulturelle eben das der nackten Notdurft des Lebens Enthobene sei. Zur Zeit des Symbolismus und des Jugendstils haben Künstler provokativ Kultur das Nutzlose genannt. Zwischen dem Nützlichen und dem Unnützen aber herrscht in unserer Gesellschaft und wahrhaft nicht erst seit heute ein überaus komplexes Verhältnis. Der Nutzen des Nützlichen selber ist keineswegs über allem Zweifel, und das Unnütze ist Platzhalter dessen, was nicht mehr vom Profit entstellt wäre. Was unter den nützlichen Gütern eingereiht wird, geht seit undenklichen Zeiten hinaus über die unmittelbar biologische Reproduktion des Lebens. Dieses Selbst ist kein Jenseits der Geschichte, sondern abhängig von dem, was als Kultur rangiert. Sollten Menschen heutzutage unter den Bedingungen ihr Dasein fristen, die ihnen in der Steinzeit dahin zu vegetieren gestatteten, so würden sie wohl zugrunde gehen. Die kritische Theorie der Gesellschaft hat dem Ausdruck verliehen in dem Satz, dass die Reproduktion der Arbeitskraft nur auf dem jeweils historisch erreichten kulturellen Standard erfolge, keine statische Naturkategorie sei. Man braucht nicht dem amerikanischen Ökonomen Veblen, auf den die sogenannte Technokratie zurückdatiert, zu folgen, der tendenziell alle Güter, die nicht im handgreiflichsten Sinn notwendig sind, für den Ausdruck von Herrschaft, Status und Ostentation die ganze Kultur für das hielt, was im saloppen Jargon der verwalteten Welt Angabe heißt. Aber man wird doch nicht dagegen sich verblenden, dass das Nützliche, den Menschen zugutekommende, in der bisherigen Geschichte nichts Unmittelbares um ihrer selbst willen Daseiendes ist, sondern das um des Profits willen produziert wird, und dass demgegenüber im Gesamtsystem das Nützliche an sich zu etwas Sekundärem, gewissermaßen von der Maschinerie mitgeschleiftem, wurde. Kaum an einer anderen Stelle aber ist das Bewusstsein der Gesellschaft so allergisch wie an dieser. Gerade weil es um die Nützlichkeit des Nützlichen dubios bestellt ist, ist es dem Apparat doppelt wichtig, sich als ein ganz und gar Nützliches, als ein um der Konsumenten willen Ablaufendes darzustellen. Darum wird in der Ideologie die Demarkationslinie von Nützlichem und Unnützem so drastisch gezogen. Zur Erhöhung der Kultur als einem an sich seienden, von den materiellen Bedingungen unabhängigen und tendenziell diese vergleichgültigenden schickt sich genau der Glaube an die reine Nützlichkeit des Nützlichen selbst. Kultur soll durchaus unnütz, darum auch von den Planungs- und Verwaltungsmethoden der materiellen Produktion dispensiert sein, damit der Rechtsanspruch des Nützlichen ebenso wie der des Unnützen umso mehr Relief gewinne. In solcher Ideologie spiegelt sich jedoch auch die reale Trennung der Kultur vom materiellen Lebensprozess, schließlich der gesellschaftliche Bruch zwischen körperlicher und geistiger Art. Er erbt sich fort an die Antinomie von Kultur und Verwaltung.

Jener für die verwaltete Welt charakteristische Jargon, in Deutschland heute eine der schlagendsten Manifestationen des heraufkommenden Geistes, ist keineswegs die Verwaltungssprache alten Stils, wie sie heute nur noch in rührend subalternen Aktennotizen herum. Die alte Verwaltungssprache, staubig und zopfig, bezeugt vielmehr noch eine relative Trennung von Verwaltung und Kultur und tut damit der Kultur wieder ihren Willen Ehre an. Charakteristisch für den herrschenden Jargon der Eigentlichkeit aber ist die Fusionierung des Heterogenen. Sprachbestandteile aus dem individuellen Bereich, aus der theologischen Tradition, der Existenzialphilosophie, der Jugendbewegung, der Armee, dem Expressionismus werden von der Verwaltung aufgesogen und von ihr dann gewissermaßen reprivatisiert, an die einzelne Person zurückerstattet, die nun leicht, frei und freudig vom Auftrag und der Begegnung, von der echten Aussage und dem Anliegen redet, als redete sie selber, während sie in Wahrheit bloß sich aufplustert, als wäre jeder Einzelne ein Sprecher, sein eigener Ansager über UKW. Steht in so einem Brief, in etwa, so darf man darauf vertrauen, ein paar Zeilen weiter zu lesen, dass der Unterschreibende die Absicht hege, demnächst auf einen zuzukommen. Der damit stipulierte persönliche Kontakt ist nichts als die Maske vor einem Verwaltungsvorgang, der den sogenannten Angesprochenen in seine Funktion hineinzieht. Alles ist immer ungemein dringlich und wichtig, aber nur für den, welcher für den anderen die institutionellen Netze stellt. Oberflächlich aber scheint es mir, die Tendenzen, die ich eher Ihnen an einigen Modellen demonstrieren, als voll theoretisch aus ihrem gesellschaftlichen Grund entwickeln wollte, nun einfach der Verwaltung aufzubürden und ihr gegenüber im Sinn eines philosophisch überaus anrüchigen Begriffs von Innerlichkeit sich mit der reinen, sogenannten echten Kultur zu trösten. Die so reden, sind die Ersten, die über das Unreglementierte herfallen. Ich habe seinerzeit im Darmstädter Gespräch 1953 gesagt, der Bürokrat sei der Sündenbock der verwalteten Welt. Ein solcher Sündenbock ist auch der Verwaltende, der als Kulturmanager beschimpft wird. Was an den von mir bezeichneten Momenten zutage kommt, präsentiert in Wahrheit der Kultur selber die Rechnung. Jene ist überhaupt nichts der Realität gegenüber Isoliertes, auch ihrem spezifischen, von der Realität abgehobenen Sinn nach, womit sie als Idee über das Bestehende hinausschießt. Das ist zugleich eine wie immer ferne und vermittelte Anweisung auf reale Verwirklichung und wird nichtig, wo dies Moment ganz abgeschnitten ist. In gewisser Weise wiederholt an der Kultur die Verwaltung nur, was diese selbst gefrevelt hat, indem sie von je zu einem Stück Repräsentation, zur Betriebsamkeit, schließlich zu einem Sektor der Massenbehandlung, der Propaganda, des fremden Verkehrs sich machte. Nimmt man den Begriff Kultur nachdrücklich genug als die Entbarbarisierung der Menschen, die sie dem Zustand bloßer Natur enthebt, ohne diesen Zustand durch gewalttätige Unterdrückung erst recht zu perpetuieren, dann ist Kultur überhaupt misslungen. Sie hat es nicht vermocht, die Menschen zu ergreifen, solange ihnen die Voraussetzungen eines menschenwürdigen Daseins abgehen. Nicht umsonst sind sie stets noch aus verdrückter Wut über ihr Schicksal, über die tief gefühlte Unfreiheit, zu barbarischen Ausbrüchen bereit. Dass sie dem Schund der Kulturindustrie, von dem sie halbwegs selber wissen, dass es Schund ist, zulaufen, ist ein anderer Aspekt des gleichen Sachverhalts und wahrscheinlich nur an der Oberfläche ein harmloser. Kultur ist längst in sich selber fragwürdig zum geronnenen Inhalt des Bildungsprivilegs geworden. Dass sie nun als verwalteter Anhang in den materiellen Produktionsprozess sich eingliedert, ist dazu einzig das Komplement. Gerade diejenigen, die kulturell arbeiten und zu denen ich mich, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, rechne, sollten erst vor der eigenen Tür kehren und die Voraussetzungen und Widersprüche des eigenen Tuns bedenken, ehe sie mit neidischer Überlegenheit die Verwaltung. Sonst bleibt ihre Kritik bloß ideologisch der restaurative Wunsch nach einem Zustand, dessen gesellschaftliche Bedingungen nicht wiederherzustellen sind. Meine Damen und Herren, man braucht nicht der Suggestion zu erliegen, man müsse nun sogleich das sogenannte Positive bringen und wird sich doch nicht dabei bescheiden, all jene Schwierigkeiten aufzuzählen, um kopfschüttelnd beiseite zu treten, weil die objektive Möglichkeit zum Besseren verstellt sei. Der Radikalismus, der sich alles von einer Veränderung des Ganzen erwartet, ist nicht nur abstrakt, weil auch in einem veränderten Ganzen die Problematik des Einzelnen hartnäckig wiederkehrt, sondern er verliert vollends an Gewicht, wenn die Idee solcher Veränderung ins Chimärische verblasst. Dann dispensiert sie von jeglicher Anstrengung zum Besseren, sabotiert schließlich alles produktive Tun, alles Bessere überhaupt. Überforderung ist eine sublime Gestalt der Sabotage. Andererseits ist nicht zu verkennen, dass in der Frage, was nun zu tun sei, immer eine Art gesamtgesellschaftliches Subjekt vorgestellt wird, eine Gemeinschaft von Hommes de bonne volonté, die sich nur um einen gigantischen runden Tisch zu setzen brauchten, um das Missratene in Ordnung zu bringen. Aber die Schwierigkeiten des Kulturellen, an welche der billige Begriff der Krise nicht heranreicht, gründen so tief in objektiven Gesetzmäßigkeiten, dass der individuellen Bona Voluntas enge Grenzen gesetzt sind. Nicht darf dort ein einstimmiger Wille fingiert werden, wo objektive und subjektive Antagonismen das Unheil hervorrufen. Schließlich verweist die Drohung, welche der Geist von der Rationalisierung erfährt, darauf, dass die Irrationalität des Ganzen unverändert fortbesteht und dass jede partikulare Rationalisierung dieser Irrationalität zugute kommt, indem sie den Druck eines blinden und unversöhnten Allgemeinen aufs Besondere verstärkt. Aus der Antinomie von Planung und Kulturellem drängt fraglos der dialektische Gedanke sich auf, das Nicht-Geplante, Spontane sei selber in die Planung aufzunehmen, ihm sei Raum zu lassen, seine Möglichkeiten seien zu verstärken. Dieser Gedanke enträt nicht des gesellschaftlichen Rechtsgrundes. Die Möglichkeiten der Dezentralisierung, die gerade bei dem ins Utopische entwickelten Stand der technischen Produktivkräfte heute absehbar werden, kommen ihm entgegen. Die Idee einer Planung des Nicht-Geplanten in einem spezifischen Sektor, dem des Bildungswesens, ist von Helmut Becker mit großem Nachdruck vertreten worden. Auch in zahlreichen anderen Bereichen bewährt sich Analoges. Man wird aber doch, und ich spreche hier absichtlich vag und vorsichtig, das Gefühl nicht ganz los, dass in der Planung des Ungeplanten auch ein Unwahres steckt, dass das Ungeplante zum Kostümstück seiner selbst wird, wenn es eigentlich doch geplant ist. Wer das sogenannte Künstlerviertel in New York, Greenwich Village, kennt und dagegen etwa noch die Pariser Rive Gauche aus vorhitlerischen Zeiten, spürt, was gemeint ist. Dadurch, dass, wie in jenem New Yorker Quartier, die Anarchie als eine Art offiziell tolerierter Institution fortgedeiht, wird sie zugleich auch, was man auf amerikanisch Phony nennt. Übrigens verbarg sich in der zumindest das gesamte 19. Jahrhundert durchherrschenden Tendenz, den Künstlern einen besonderen Lebensstil zu reservieren, ihnen zu gestatten, was in der bürgerlichen Gesellschaft, von der sie leben, tabu ist, schon ein Element des Fiktiven. Murgés Bohème-Roman ist vielleicht sein erstes Dokument. Bei der Planung des Ungeplanten ist zumindest sehr sorgfältig zu erwägen, wie weit solche Einplanung mit dem spezifischen Sinn des Ungeplanten vereinbar ist, wie weit sie es bloß zum Schein als Ausstellungsstück am Leben erhält. Dass dabei das Mann, also die Frage, wer die Instanz sei, die über solche Fragen entscheidet, die größten Schwierigkeiten bereitet, möchte ich eben nur wiederholen. Ist man also skeptisch gegen Rezepte und doch nicht willens, Steine statt Brot zu bieten, so wird man zunächst einmal nichts anderes fordern können, als ganz bescheiden eine in sich gänzlich durchreflektierte, bewusste Kulturpolitik, die nicht den Begriff Kultur dinghaft, dogmatisch als fixiertes Wertgefüge sich vorgibt, sondern Erwägungen des Typus in sich aufnimmt und weiter treibt, wie ich sie heute anzuregen versuchte. Eine Kulturpolitik also, die weder sich als gottgewollt verkennt, noch den Kulturglauben unbesehen unterschreibt, noch sich mit der Funktion des bloßen Verwaltungsorgans bescheidet. Eine solche Kulturpolitik wäre aussichtslos ohne den Experten. Eine Stadtverwaltung etwa kann nicht entscheiden, von welchen Malern Bilder angekauft werden sollen, wenn sie nicht auf Menschen sich stützen kann, die ernsthaft, objektiv etwas von Malerei verstehen. Indem man die Notwendigkeit des Experten einräumt, setzt man sich jedoch sogleich wieder allen erdenklichen Einwänden aus, etwa dem mittlerweile sehr verdächtigen, dass das Expertenurteil ein Urteil für Experten bleibe und die Gemeinschaft darüber vergesse, von der nach der gängigen Phrase die großen Institutionen ihren Auftrag empfingen. Oder dass der Experte selber notwendig Verwaltungsmann von oben her entscheide und die Spontaneität abwürge. Zuweilen auch, und das möchte ich nicht stets bestreiten, dass seine Zuständigkeit keineswegs stets gesichert sei, dass es schwer falle, den Experten vom Apparatschik zu unterscheiden. Manches davon mag man konzedieren. Wird freilich dem Allerweltsargument misstrauen, Kulturelles habe den Menschen schlechterdings etwas zu geben. Der Bewusstseinsstand, nach dem man dieser Argumentation zufolge sich richten muss, ist in Wahrheit eben derjenige, den eine Kultur, die ihrem eigenen Begriff genügt, zu durchbrechen hätte. Gar zu gern werden Angriffe gegen exponierte moderne Kunst gekoppelt mit Angriffen gegen Verwaltungen, welche angeblich die Groschen der Steuerzahler für Experimente vergeudeten, die jenen gleichgültig wären oder von ihnen abgelehnt würden. Diese Argumentation, meine Damen und Herren, ist scheindemokratisch. Ein Ableger jener totalitären Technik, welche unter Ausnutzung demokratischer Formen die Demokratie zu unterhöhlen trachtete. Was solche Sprecher der Volksseele hassen, ist selber in Wahrheit der demokratische Geist. Sie sympathisieren mit muffiger Reaktion. Während die gesellschaftliche Gesamtverfassung formale Gleichheit der Rechte garantiert, konserviert sie stets noch das Bildungsprivileg und gewährt darüber hinaus die Möglichkeit differenzierter und fortgeschrittener geistiger Erfahrung nur wenigen. Darum kommt beim Fortschritt geistiger Dinge zumal solchen der Kunst die Majorität zunächst nicht mit. Dieser Widerspruch erlaubt es dann den tödlichen Feinden allen Fortschritts, sich hinter die Rancune derer zu verschanzen, die gewiss ohne ihre Schuld ausgeschlossen sind vom lebendigen Ausdruck ihrer eigenen Sache. Gesellschaftlich unnaive Kulturpolitik muss diesen Zustand durchschauen und darf sich von der Angst vor manipulierten Mehrheiten nicht einschüchtern lassen. Gewiss kann der Widerspruch zwischen der demokratischen Ordnung und dem tatsächlichen Bewusstsein derer, die durch die Verhältnisse nach wie vor zur Unmündigkeit verhalten sind, nicht durch bloße Kulturpolitik weggeschafft werden. Aber die Demokratie durch Repräsentation, der schließlich auch die Experten in der Verwaltung kultureller Angelegenheiten ihre Legitimation verdanken, ermöglicht doch wenigstens einen gewissen Ausgleich, erlaubt es, Manöver zu verhindern, die der Barbarei dienen, indem sie den Gedanken an die objektive Wahrheit und Qualität von Gebilden korrumpieren durch den Appell an jene, welchen sie heute und hier unmittelbar gefallen sollen. Auf Kulturpolitik ist Benjamins schönes Wort vom Kritiker anzuwenden, welcher die Interessen des Publikums gegen das Publikum zu vertreten hat. Dazu aber ist der Experte unentbehrlich. Die Sehnsucht nach solchen, die über das Expertentum hinaus wären, markiert meist nur die Regression oder den Wunsch nach Technikern der Kommunikation, mit denen, eben weil ihnen das Verständnis der Sache selbst abgeht, bequemer auszukommen ist und die in ihrer eigenen Politik sich besser anpassen. Am Experten ist es, dem Gedanken von Richard Wagner gerecht zu werden, dass Kulturelles überhaupt seine Substanz an sich selbst hat und nicht an dem Wirkungszusammenhang, in den es gestellt wird. In kulturellen Dingen gibt es keine reine Unmittelbarkeit. Das Subjekt vermag nur durch die Vermittlung der sachlichen Disziplin hindurch sich auszudrücken, so wie sie einstweilen jedenfalls vom Experten repräsentiert wird. An den administrativen Stellen freilich liegt es, solche Experten auszusuchen, deren Autorität die der Sache ist und nicht die bloß personelle Prestige- oder Suggestivkraft. Unsicherheit und schlechte Irrationalität sind dabei unvermeidlich, allein schon deshalb, weil der selber ein Experte sein müsste, der entscheidet, wer Experten sind, ein fataler Zirkel. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. All das wäre entmutigend. Die ventilierten Vorschläge hätten etwas Flügellahmes, meinte ich nicht, das, was ich Ihnen entwickelt habe, noch einen Denkfehler enthält. Ich habe insofern nämlich der verbreiteten Gewohnheit mich anbequemt, an das wenigstens angeknüpft, was die herrschende Überzeugung ist, dass ich die Kategorien Kultur und Verwaltung als das nahm, wozu sie ja in der Tat durch die geschichtliche Entwicklung in weitem Maß geworden sind, als statische, diskret gegeneinander abgesetzte Blöcke, als bloße Gegebenheiten. Verharrt man bei dieser Konzeption, so bleibt man selber im Bann jener Verdinglichung, deren Kritik den Nerv aller triftigeren Besinnungen über Kultur und Verwaltung ausmacht. So verdinglicht beide Kategorien sind, beide sind es nicht ganz und gar, und beide weisen, wie noch die abenteuerlichste kybernetische Maschine, auf lebendige Subjekte zurück. Das bedeutet aber, dass das spontane, noch nicht ganz erfasste Bewusstsein, die Institutionen, innerhalb deren es sich äußert, immer wieder auch umfunktionieren kann. Die Garantien, die eine liberal-demokratische Ordnung dem Individuum bietet, sind hoffentlich einstweilen stark genug, dafür zu sorgen, dass das Individuum auch in der Institution und mit ihrer Hilfe zu deren Korrektur ein weniges beizutragen vermag. Wer der Verwaltungsmittel und Institutionen kritisch bewusst sich bedient, vermag stets noch etwas von dem zu realisieren, was anders wäre als bloß verwaltete Kultur, wofern er nur selber nichts nachlässt von den Forderungen der Spontaneität und Verantwortung, ohne die keine kulturelle Produktion gedacht werden kann. Die minimalen Unterschiede vom Immergleichen, die offen sind, vertreten wie immer auch hilflos das Ganze. In den Unterschied selbst, in die Abweichung hat sich Hoffnung zusammengezogen.